30. Januar 1944. Jetzt kommt er. Ich habe Angst. Vor meinem Vater? Ja. Der tut dir nichts. Er weiß noch nicht, was passiert ist. Nach Haus kannst du jetzt nicht mehr. Wo willst du denn schlafen, Paul? Im Schnee? Na, hör auf. Du wirst sehen, er hilft. Ich kann ihm helfen, wenn er doch in der Partei ist. Wart's ab. Der ist so gescheit. Lass mich mit ihm reden. Wart hier drinnen. Komm. Pfui, Teufel, ist das vielleicht ein Wetter. Tag, Roselein. Ah, Gulasch. Ja, kochen kannst du. Hast du die Nachrichten gehört? Was war denn um 6? Feindfrei. Um 6 ist immer feindfrei. Ja, die Flieger, wenn die kommen, kommen sie lieber zur nachtschlafender Zeit. Und der Tag, der hat's auch in sich gehabt. Sakrament noch einmal. Es schneit, ist es immer am schlimmsten, gell? Der Schlag hätte mich treffen können. Meiner sei so gelaufen, bin ich die halbe Äußerstraßen hinauf. Ja, aber warum? Ist ein helles oder ein dunkles Bild? Ein helles. Wie ich aus dem 15er herauskomme, da steht die Frau Gallmeier vor mir, die so schwer hört. Sie ist 68 und er 72, Rente mit Zulagen 183 und schreit: Kommen Sie, Herr Fuchs, um Himmels Willen, der Josef liegt im Sterben, der geistliche Herr hat ihn schon versorgt. Es geht um Minuten, sonst der packen wir es nicht mehr und der Josef ist hinüber, bevor er noch unterschrieben hat. Justus, die Quittung. Ja, ohne Unterschrift darf ich nichts geben, das ist Gesetz. Mhm. Na, ich hinein in die Wohnung wie ein Sturmwind, Füllfeder aufgeschraubt und die Quittung hingehalten. Die Aufregung, wie er den Namen hinzittert. Na, was machst denn du für ein Gesicht? Hast du was angestellt? Ja, aber du musst mir vorher versprechen, dass du nicht böse bist. Gar nichts verspreche vorher. Ich hab's machen müssen, Vater, er ist doch mein Schulfreund. Wer? Der Paul. Der Paul Keller? Hör zu, Vater. Ja? Heute haben wir Schule gehabt, bis 2:30. Und nachher sind wir nach Haus gegangen, der Paul und ich, wie immer. Wenn wir um das Eck von der Rosensteingasse kommen, da sehen wir einen Lastwagen vom Haus, ein paar SA-Leute. Auf dem Lastwagen Männer und Frauen und gerade klettern die Eltern vom Paul rauf. Auf dem Lastwagen? Und die SA-Leute haben sie auf den Kopf geschlagen mit Gummiknüppeln. Jesus Maria, ja, aber warum? Weil sie doch Juden sind. Hier ist der Deutschlandsender. Die Zeit, beim Gongschlag war es 19 Uhr. Achtung, eine Luftlagemeldung. Feindlicher Kampfverband im Anflug auf Kärnten und Steiermark. Ende der Luftlagemeldung. Wir bringen nun 60 beschwingte Minuten mit dem Orchester Adalbert Luther. Was? Was sind die Eltern von Paul? Juden. Und dabei so anständige Leute? Einer hat sie verpfiffen. Ja, woher weißt du denn das? Die SA-Leute haben geschrien: Wo ist der kleine Keller, der Judenbub? Da habe ich gesagt, renn, Paul, rüber in den Park, warte auf mich auf der Bank neben dem Klo, damit sie dich nicht auch noch erwischen. Oh Gott. Die Hausmeisterische hat mir erzählt, dass sie in Wirklichkeit Wolf heißen und nicht Keller. Die Mutter von Paul hat mir noch zugewinkt, der Vater hat nichts gesehen, sie haben ihm die Brille zerschlagen. Ist das ein Regime? Rosilein, niemand darf's wissen und du darfst auch niemandem sagen, aber immer wieder liege ich schlaflos in der Nacht und mach mir Vorwürfe, dass ich hineingegangen bin in die Partei. Hättest du denn nicht draußen bleiben können? Na, sowas sagt sich leicht. Gedrückt habe ich mich bis 1940. Dann hat mich der Vorstand rufen lassen: Herr Fuchs, das ist ein ausgesprochener Vertrauensposten, den Sie haben. Ich kann's nicht verantworten, dass Sie ihn weiter begleiten, wenn Sie nicht wissen, wo Sie hingehören. Überlegen Sie sich's. Es gibt auch noch die deutsche Wehrmacht. Na? Da bin ich heute reingegangen in meiner Angst. Achtung, Achtung, eine Luftlagemeldung. Der feindliche Kampfverband nimmt jetzt Kurs auf Graz. Der arme Paul. Ja, hoffentlich kommt er davon. Wie meinst du das, Vater? Ja, auf dem Land ist es leichter. Da findet er vielleicht einen Bauern, der ihn versteckt. Wenn du Bauer wärst, würdest du dann... Ja, sicher. So ein unschuldiger Bub kann doch nichts dafür, wie er geboren wird und wo und ob als Jud oder als Christ. Vater! Was? Er ist hier. Er ist... Paul, komm herein! Bitte schön, sind Sie nicht böse, Herr Fuchs. Hier ist der Deutschlandsender. Achtung, eine Luftlagemeldung. Der über Graz gemeldete Kampfverband fliegt weiter mit Nordkurs. Für Wien wird in Kürze Fliegeralarm gegeben. Ende der Meldung. Sag doch was, Vater! Ja. Was soll ich sagen? Ich muss immer so an die Eltern denken. Die Rose sagt, jetzt kommen sie in ein KZ. Na, was redst du denn da für einen Blödsinn? Juden kommen alle ins KZ. Hast du selber einmal gesagt? Herrgott, ja, vielleicht kommen sie hin. Da müssen sie arbeiten, ne? Und, Es geschieht Ihnen aber nichts. Überhaupt nichts, Paul. Glaub mir, ich bin doch selber in der Partei, ich müsst's doch wissen. Es ist schrecklich. Ich hab dich nie für einen Juden gehalten. Achtung! Der gemeldete feindliche Kampfverband fliegt vom Süden her mit Nordkurs in das Stadtgebiet von Groß-Wien ein. Es wird Fliegeralarm gegeben. Suchen Sie die Luftschutzkeller auf. Gehen Sie mit der Rose hinunter, Herr Fuchs. Ja, da muss ich die Wohnung offen lassen, damit der Luftschutzwart herein kann. Ich versteck mich. Und wenn eine Brandbombe reinfliegt? Ja, dir ist jetzt alles wurscht, du bist der Jud. Aber ich bin in der Partei und der Luftschutzwart, das ist mein Ortsgruppenleiter. Herr Fuchs! Rosi! Parteigenosse Fuchs! Wenn Sie daheim sind, ist es Ihre Pflicht, den Luftschutzraum aufzusuchen! Volle Deckung! Gott sei Dank macht der Kerl immer gleich in die Hosen. Wir müssen heute jetzt alle oben bleiben. Mir ist's egal. Ich möchte nicht mehr leben ohne meine Eltern. Nicht einmal die Kinder verschonen Sie. Ja, Paul, ich will dich verstecken, aber wo? Hier in der Wohnung, die paar Monate. Paar Monate? Mein Vater hat gesagt, jetzt wo Stalingrad im Eimer ist, da muss es doch bald aufhören. Habt ihr eine Ahnung? Die hören nicht auf, solange ein Stein auf dem anderen steht. Mich sperren sie ein, wenn sie dich hier finden. Und was wird dann aus dir? Das heißt also, ich muss weg. Ja. Wohin, Vater, wohin? Luftschutzwart, Ortsgruppenleiter, hier bin ich! Der Paul Keller, der Judenbub! Na ruhig, wenn das wer hört! Alle sollen's hören, hier oben bin ich! Holt mich doch endlich! Bring mich doch! Halt's Maul, du, ich fleh dich an! Halt's Maul, ich versteck dich, ja! Aber halt's Maul! Der feindliche Kampfverband ist aus dem Stadtgebiet von Groß-Wien ausgeflogen. Es fand keine Kampftätigkeit statt. Der Verband fliegt weiter mit Nordostkurs in Richtung Prag. Für Wien wird Entwarnung gegeben. Ich hab's ja gewusst. Ach Vater, ich muss dir einen Kuss geben. Komm, Paul. Soll ich es tun? Aber vielleicht ist es falsch. Lieber Gott, gib mir ein Zeichen. Lass mein Gebet zu dir kommen. Zu dir kommen. Neige dein Ohr meinem Geschrei. Denn unsere Seele ist voll Jammer und unser Leben ist nahe dem Tode. Verhülle nicht dein Antlitz, sondern gib uns ein Zeichen. Lieber Gott, damit ich weiß, was ich tun soll. Vater, der Paul hat solche Angst. Und ich auch. Ich habe den lieben Gott gerade gebeten, dass er mir ein Zeichen gibt, ob ich ihm schreiben soll. Ich habe nämlich einen Schulfreund. Was der sagt, das muss sein. So berühmt ist der und so mächtig. Wer? Der Hermann Göring. Du kennst den Hermann Göring? Warum hast du mir das nie erzählt? Ja, weißt Kind, ich bin doch in Rosenheim groß geworden. Na, da sind wir in die Volksschule gegangen zusammen. Blöd war er nicht, der Göring, aber faul, faul, sag ich dir. Zu was soll ich lernen, Ludwig, hat er gesagt, wenn ich bei dir alles abschreiben kann. Der Paul lässt mich auch immer abschreiben. Na, siehst, so ist das schon einmal. Aber einmal, da hat der Rechenlehrer was gespannt und uns auseinandergesetzt. Der Göring hat prompt einen Vierer gekriegt. Ja, ja. Und da kommt er zu mir, ganz verzweifelt. Na, ja, also, da habe ich ihm sozusagen gerettet. Ja, aber wie denn? Ja, die Rechenarbeit, die hat nur so gewimmelt von roten Strichen an den falschen Stellen. Kurz entschlossen kaufe ich mir eine Flasche rote Tinte und mache noch ein paar Striche dazu, aber an richtigen Stellen. Und dann schicke ich den Göring zum Rechenlehrer und der Göring sagt, bitte Herr Lehrer, diese 5 Stellen da, die begreife ich nicht. Warum sind die falsch? Der Lehrer schaut sich die Stellen an und sagt, die sind ja gar nicht falsch, die sind richtig. Er muss sich geirrt haben beim Korrigieren. Da sagt der Göring, wenn sie richtig sind, dann kann ich aber auch keinen Vierer bekommen. Na, das beeindruckt den Lehrer und er kriegt einen Dreier. Was soll ich dir sagen, er ist durchgekommen. Also das muss ich mir merken. Also von dem Tag an hat der Göring immer getan, was ich ihm geraten habe. Ja, auch noch nach der Volksschule. Jahrelang haben wir korrespondiert zusammen. Erst 1923... wie er mit Hitler zur Feldherrnhalle marschiert ist, da haben wir uns entzweit. Politisch. Aber dann, 1935, wie er Ministerpräsident geworden ist und Reichsmarschall, da habe ich ihm gratuliert zu der großen Karriere. Mhm. Und jetzt willst du ihm wieder schreiben? Ja. Dass er ein End machen muss mit dem Krieg, ehe wir alle verloren sind. Glaubst du, der tut's? Ja, wenn ich mit ihm reden könnte, ja. Ich glaube, ich habe noch immer einen sehr großen Einfluss auf ihn. Na, und er wiederum, er kennt die anderen beeinflussen, den Hitler und den Goebbels. Und was ist denn? Warum schaust du mich denn so an? Vielleicht lässt er dich einsperren. Seinen Schulfreund? Das macht der Falscher den Brief auf. Ah, na, das gibt's nicht. Nein, wenn ich draufschreibe, privat und persönlich, ja, was glaubst du denn eigentlich, Kind? Das Briefgeheimnis, das ist heilig. Niemand darf einen Brief aufmachen, der nicht an ihn adressiert ist. Berlin, 2. Februar 1944. Heidler. Die Post für den Reichsmarschall. Privat und persönlich hierher. Hey, Hans. Diese Scheißarbeit hier, immer privat und persönlich und immer mache ich sie auf. Sehr verehrter Reichsmarschall, am Freitag, dem 15. des Monats, soll mein einziger Sohn Herbert wegen Wehrkraftzersetzung in Wandsbek durch das Beil hingerichtet werden. Das Gnadengesuch wurde verworfen. Um der Barmherzigkeit Christi willen flehe ich Sie an, milde walten zu lassen, meinem unglücklichen Sohn das Leben zu schenken. Ja, die Leute glauben, Hermann kann zaubern. Wer weiß, was der Junge ausgefressen hat. Hör mal den hier. Meine beiden Brüder wurden über England abgeschossen. Ich selbst bin erst 16, aber in der Fliegerjacht. Ich bitte höflichst, eine Ausnahme zu machen und mich jetzt schon in die Luftwaffe aufzunehmen, damit ich für Deutschlands Zukunft fliegen kann. Heil Hitler, Helmut Kiesewetter. Du sagst ja ja nichts. Mit dir ist heute Morgen aber auch ja nicht los. Ich träume jetzt immer wieder denselben Traum. Ich bin in Kitzbühel. Es ist März. Die Sonne scheint. Und da, wo auf den Wiesen der Schnee weggeschmolzen ist, blüht gelber Krokus. Ich trage einen grauen Anzug, leichte italienische Halbschuhe. Das träume ich jetzt immer. Kitzbühel, das ist doch ja nicht aus der Welt. Fahr doch hin beim nächsten Urlaub. Das letzte Mal war ich 1938 da im März. Seither nicht mehr. Immer kam was dazwischen. Mal wurde mein Urlaub gestrichen, dann Russland. Jetzt sitze ich hier. Ich habe mich so wohl gefühlt in Kitzbühel. Mir gefällt's in Berlin. Ich habe endlich meine Frau bei mir. Das Kind. Abends kommen Freunde. Also jetzt hört ihr das mal an hier. Lieber Schulfreund Hermann, Gott der Allmächtige hat mir befohlen, mich mit dir in Verbindung zu setzen. Gewiss erinnerst du dich noch an mich? Also das ist doch mal was Neues hier. Ja. Du weißt, wie gut du in der Vergangenheit immer gefahren bist, wenn du auf mich gehört hast. Höre darum auch heute auf mich. Wir tun zu viel Unrecht in unserem Land und in anderen Ländern. Es kann nicht mehr gut gehen. Die Tage des Dritten Reiches sind gezählt. Erkenne, Hermann, dass du mit dem Teufel im Bunde... Na, also das ist doch ein bisschen stark. Es muss ein Ende sein mit diesem Krieg, und zwar schnell. Sonst stehen zuletzt die Russen an der Oder und die Amerikaner am Rhein. Und keiner nimmt es dir dann noch ab, wenn du sagst, du hast nur das Beste gewollt. Lass mich sofort nach Berlin kommen. Ich habe präzise Vorschläge, antworte umgehend, denn die Zeit drängt. Mit den besten Grüßen, dein alter Schulfreund Ludwig Fuchs. Kommt aus Wien. Da. Religiöser Verrückter, armer Teufel. Sag, Moment mal, was machst du? Ich schmeiß den Brief weg. Sag, du bist wohl lebensmüde. Wieso denn? Wenn der Brief weitergeht, ist doch der Mann im Arsch. Ja, und wenn der Verrückte noch einmal schreibt? Der schreibt nicht mehr. Ja, darauf kann ich mich nicht verlassen. Ich bin Familienvater. Ich auch. Darum solltest du gescheiter sein. Wir haben hier einen schicken Druckposten gefunden. Ich will nicht zu guter Letzt noch für einen dämlichen Wiener verrecken, dem der liebe Gott was befohlen hat. Und ich will nicht, dass zu guter Letzt noch dieser dämliche Wiener verreckt. Ja, nun mach aber einen Punkt, Hans. Einer, der solche Briefe loslässt, muss doch wissen, was er da riskiert. Außerdem lass mal. Vielleicht hat der Mann Glück. Inwiefern? Du weißt doch, wie er ist. Mal so, alles um populär zu sein. Wer Jude ist, bestimme ich. Das hat er immerhin auch gesagt. Und was den Juden das geholfen hat? Bitte, bitte, ein paar sind ja durch ihn rausgekommen. 7 Todesurteile. Ich sage doch mal so, als Udet abstürzte, hat er geweint. Bitte, vielleicht erwischt ihn der Brief da auch in einem sentimentalen Moment. Du schickst ihn also weiter? Na, selbstverständlich. Das muss den vorgeschriebenen Weg gehen. Registratur, Gestapo Außenstelle, Hermann. Ich nehme alles auf mich. Du hast den Brief nie gesehen. Ich habe ihn weggeworfen. Nee. Kein Risiko. Ich bin Familienvater. Gib her! Du bist wohl wahnsinnig geworden. Ich will nicht immer wieder dran schuld sein! Gut. Dann trag auch die Konsequenzen. Zentrale? Nehmen Sie mal Gestapo Außenstelle. Schnell, Sie Trampel! Hallo? Hallo, ja, hier Lautern Kühn. So einer also bist du. Ja, entschuldigen Sie, Gruppenführer, falsch verbunden, kleiner Irrtum. Ja. Na also, du blöder Hund. 15. März 1944. Der Paragraph 51 des deutschen Strafgesetzbuches lautet: Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Täter zur Zeit der Tat wegen Bewusstseinsstörung, wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder wegen Geistesschwäche unfähig ist, das Unerlaubte seiner Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Ja, wenn ich um die Liste bitten dürfte, Herr Professor. Morgen, Herr Kollege. Ich habe sie noch nicht unterschrieben. Es sind immerhin schon 3 Tage her. Ja, ja. Und 10 Patienten wurden für heute eingeteilt, wenn Herr Professor darum sofort unterschreiben wollte. Ich muss noch einmal die Untersuchungsberichte lesen. Die habe ich persönlich ausgewertet. Haben Herr Professor Zweifel an meinen beruflichen Fähigkeiten? Unsinn. Ich betrachte Sie als meinen wertvollsten Mitarbeiter. Sie dürfen das ruhig glauben. Ich bin nur nicht der Mensch, der viele Worte macht. Aber schauen Sie sich doch mal die Liste an. Immerhin 26 Fälle in einer einzigen Woche. Das hat mich doch erschüttert. Seit Sie hier sind, haben wir fast 1800 Menschen sterilisiert. Ja, ja? So. Strohbach. Wer? Ich bedauere, aber ich hab... Ach so, bitte natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ich erwarte Sie, Herr Leutnant. Kennen Sie einen Leutnant Sand aus Berlin? Nein. Ich will mich sofort sprechen. Sein Zug habe sich verspätet. Komisch. Ja, Herr Kollege, es tut mir leid, aber ich... Ich halte mich streng an meine Weisungen, Herr Professor. Unser Volk wird nach dem Endsieg die Führung aller anderen Völker der Erde zu übernehmen haben. Schlechte Erbmasse ist daher im Keim auszumerzen. Wohin gehen Sie? Meinen Bericht abfassen. Ich bitte recht höflich. Als Vertrauensarzt des Reichs Sieben Amtes muss ich Ihr Verhalten melden. Jetzt habe ich Sie aber reingelegt. Wollte Sie mal prüfen. Sehen, wie ernst Sie Ihre Arbeit nehmen. Kompliment, Herr Kollege. Kompliment. Dann kann ich die Liste also gleich mitnehmen? Ja. Selbstverständlich. Ihre Unterschrift, Herr Professor. Ich bitte recht höflich. Danke. Ja, ja. Herr Edler? Ja, ja. Der Briefträger Fuchs zur Untersuchung. Ja, bitte sehr. Nehmen Sie Platz, Herr Fuchs. Und Sie warten vielleicht vor der Tür, ja? Jawohl. Ja. Ja. Mhm. Also, Sie sind Herr Ludwig Fuchs. Jawohl. Geboren? 11.07.1893 in Rosenheim. Römisch-katholisch, verwitwet. Bitte schön. Ja. Seit wann leben Sie in Wien? Seit 1914. Ja, aber Sie sind doch in Rosenheim groß geworden. Ja, ich habe eine Wienerin geheiratet. Aha. Da bin ich übersiedelt. Und österreichischer Staatsbürger geworden, 1925. Herr Fuchs, also, was ist los mit uns? Ja, ich habe das Gefühl, das Ganze ist ein Irrtum, Herr Professor. Die haben uns verwechselt im Landesgericht. Nein, das stimmen tut schon, das ist Ihr Akt hier. Waren Sie schon mal bei einem Psychiater? Nein. Na, dann wollen wir Sie mal untersuchen. Schädel messen. In die Augen schauen. Waren Sie immer Briefträger, Herr Fuchs? Geldbriefträger, Herr Professor. Aha. Ich habe mir den Beruf ausgesucht, weil er der schönste von allen ist. Was ist Ihrer Ansicht nach der schlimmste? Gerichtsvollzieher. Selber ist er arm und anderen armen Leuten muss er das Letzte wegnehmen. Ja, aber wenn der Geldbriefträger kommt, dann sind... Naja, damit ist es ja jetzt auch vorbei. Was haben Sie da für ein Buch? Meine Bibel. Mhm. Da liegen ein paar Dreiecke auf dem Tisch. Können Sie die schnell zu einem Quadrat zusammensetzen? Natürlich. Mhm. Jetzt schauen Sie mal zum Fenster. So, jetzt zur Tür. Gut, wiederholen Sie die Zahl 5467. 5467. Hören Sie Stimmen? Nein. Fühlen Sie sich bedroht? Ja. Von wem? Vom Volksgerichtshof. Ist das alles? Ja, bitte. Mir reicht's. Was ist denn das da für eine Narbe? Das ist 1918 passiert. Ich hab's Eiserne Kreuz dafür gekriegt. Wofür? Für die Rettung von verwundeten Franzosen aus feindlichem Feuer. Was nennen Sie feindliches Feuer? Naja, deutsches natürlich. Französisches Feuer wäre ja für die Franzosen nicht feindlich gewesen. Herr Fuchs, wer ist der Führer des deutschen Volkes? Unser Erretter und Beschützer, das größte militärische Genie aller Zeiten. Name? Adolf Hitler! Ausgezeichnet. Wie sehen Sie die Lage an der Ostfront? Russland ist bereits geschlagen und wird sich nie mehr erheben. Der Feind im Westen? Der Feind im Westen sind Feiglinge. Wir werden sie vernichten. Mit Mann und Ross und Wagen. Ja, ja. Ja, Fuchs, ich weiß nicht, warum man Sie zu mir schickt. Sie sind genauso normal wie ich. Ja, ich sag ja, das ist ein Irrtum. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe vorhin mit Ihnen telefoniert, Herr Professor. Verzeihen Sie die Störung, aber es ist dringend. Oh, Leutnant Sander, Strohbach, Heil Hitler. Wenn Sie vielleicht draußen warten wollen, Herr Fuchs. Zu Befehl. Einen Moment. Herr Ludwig Fuchs? Jawohl. Geldbriefträger Ludwig Fuchs, freut mich. Sie können da bleiben. Ich komme Ihretwegen. Kann uns hier jemand hören? Ich verstehe wirklich nicht, Herr Leutnant. Ich arbeite im Luftfahrtministerium. Herr Fuchs, der Herr Reichsmarschall hat erfahren, dass Sie zum Tod verurteilt werden sollen. Von wem? Von mir. Dann sind Sie vielleicht aus der Posteinlaufstelle, wo Sie meinen Brief aufgemacht haben? Ja. Ich habe die Aufmerksamkeit des Herrn Reichsmarschall auf Ihren Fall gelenkt. Wenn Sie den Brief in Ruhe gelassen hätten, hätten Sie nichts lenken müssen. Herr Fuchs, ich hatte Gelegenheit, mit dem Herrn Reichsmarschall nach Ihrer Verhaftung eingehend über Ihren Fall zu sprechen, in einer guten Stunde. Der Herrmann. Ach Gott. Der Herr Reichsmarschall fühlt sich Herrn Fuchs verpflichtet für verschiedene wertvolle Dienste und Ratschläge. Der Herr Reichsmarschall wünscht, dass Herrn Fuchs kein Leid geschehe und dass er von niemandem belästigt werde. Das müssen Sie den Herrn vom Volksgerichtshof sagen. Nein, Ihnen, Herr Professor. Ich bin Wissenschaftler. Befehlsgemäß habe ich diesen Herrn untersucht. Er ist vollkommen normal und ich... Und nein. Was nein? Herr Fuchs ist nicht vollkommen normal. Herr Fuchs ist vollkommen verrückt. Ich bin doch... Vollkommen verrückt! Der Herr Reichsmarschall erinnert sich daran, dass Herr Fuchs im Ersten Weltkrieg eine Schädelverletzung erlitt. An den Folgen dieser Verletzung laboriert er noch heute. Er ist unzurechnungsfähig und hat darum Anrecht auf Schutz durch den Paragraphen 51. Der Herr Reichsmarschall bittet Sie, Herr Professor, ein entsprechendes Attest auszustellen. Ich habe immer gewusst, dass mir der liebe Gott heraushilft. Ich habe hier einen Oberarzt. Vertrauensmann des Reichssittenamtes. Das Gutachten geht automatisch an meinen Oberarzt. Wehe, wenn er es anzweifelt, dann bin ich geliefert. Aber der Göring... Ihr Göring schützt Sie und nicht mich. Und auch noch Kopfverletzung, wo praktisch alles wegfällt. Überwertige Wahnidee. Das wäre vielleicht etwas. Eine Wahnidee? Was ist denn das? Naja, zum Beispiel, dass wir den Krieg verlieren. Die Idee wird so überwärtig in Ihnen, dass Sie nichts dagegen ausrichten können. Herr Professor, das klingt gar nicht schlecht. Nein, nein, Querulant! Sie sind ein pathologischer Querulant. Aha. Ja, jetzt haben wir es. Da kommt alles zusammen. Die Kopfverletzung, die Vanity. Und ich krieg den 51er. Ja, Sie kriegen den 51er. Sehen Sie, bei Querulanten ist die Diagnose besonders schwierig. Das sind Grenzfälle. Damit bin ich geschützt. Das freut mich ehrlich, Herr Professor. Sie sind völlig normal. Nur auf einem bestimmten Gebiet, da verzerrt sich Ihr klarer Blick. Da kriegen Sie Schaum vor den Mund und blästern und lügen. Ja. Und sind einfach nicht zurechnungsfähig. Ja, ja. Wenn zum Beispiel die Red auf den Hitler kommt. Ja. Ja. Können Sie das vor meinem Oberarzt durchhalten? Was tut man nicht alles für so einen Jagdschein? Ja. Strohbach, können Sie einmal herüberkommen, Kollege Lerch? Ein dringender Fall. Ich hoffe, dass ich Ihnen keinen Schand mache, Herr Professor. Herr Littler? Ja. Der Herr Leutnant ist beauftragt, das Gutachten über den Patienten ins Reichsluftfahrtministerium zu bringen. Mein Oberarzt Dr. Lerch, Leutnant Sander, das ist der Mann, Herr Kollege. Ludwig Fuchs, Geldbriefträger. Kriegsverletzung? Jawohl, 1918. Hören Sie manchmal Stimmen? Nein, ich fühle mich auch nicht bedroht. So, so, so, so. Ich bitte recht höflich, einmal den Akt einsehen zu dürfen. Bitte sehr. Ja. Danke. Mann, Sie stehen ja vor dem Volksgerichtshof. Ja, eben, Herr Kollege, meiner Ansicht nach... Ich weiß nicht, auf mich macht der Mann einen völlig normalen... Aber... Herr Fuchs... Zu Befehl. Wer ist der Führer des Großdeutschen Reiches? Der Führer des Großdeutschen Reiches, der Hitler, ein Lump ist das, ein Mörder... Tausendfach mit dem Teufel im Bund, uns alle führt er ins Unglück. Ein Grauen sind wir für die anderen Völker geworden. Das ist ja interessant, Herr Fuchs. Recht interessant. Da glauben Sie vermutlich also auch nicht an den Endsieg. Endsieg? Endsieg. Einen Endsieg, den wird es nicht geben, weil wir den Krieg verlieren, wie noch kein Land auf der Welt einen Krieg verloren hat. Bravo, bravo, weiter. Teilen werden Sie unser Land in vier Teile, hinaustreiben werden Sie uns auf die Landstraßen, verrecken werden wir und verderben in Haufen, nichts wird übrig bleiben von unseren schönen Städten, nur der Wind, der hindurchgeht durch Sie. Aber nicht nur der Hitler allein ist schuld, nein, wir alle sind schuld, haben Hurra geschrien oder das Maul gehalten, wie er die Tschechen überfallen hat, die Polen, Belgien, Holland, Norwegen und Russland. Keine Hand hat sich gegen ihn erhoben, er war so stark und wir waren so feig, ja, alle sind wir Mörder. Der Herrgott, der wird uns bestrafen, ohne Gnade, wie es geschrieben steht in der Bibel, in Oh, wie ist mir denn? Haben Sie vielleicht geträumt am helllichten Tag? Ja. Aha. Und welcher Tag ist heute? Mittwoch. Und wie viel ist 9 mal 13? 127. Nein, ich meine 117. Dabei ist der Mann Parteimitglied, Kollege. Sie simulieren, Herr Fuchs! Sie spielen uns den Verrückten vor, damit Sie auf den Führer schimpfen und Ihr Volk mit Dreck bewerfen können und damit Sie Ihr jämmerliches Leben retten können. Aber nicht bei mir, Herr Fuchs, nicht bei mir. Klarer Fall, Herr Leutnant. So klar ist der Fall leider nicht. Während ich nämlich auf pathologisches Querulantentum und somit auf nicht zurechnungsfähig im Sinne des Paragraph 51 erkennen möchte... Aber das ist doch Theater, ist doch alles Theater. Der Ansicht sind Sie. Aber, Herr Leutnant, der Mann simuliert in der plumpsten Weise. Es tut mir leid, Herr Kollege, ich bleibe bei meiner Diagnose. Damit werde ich mich niemals abfinden. Meine Herren, ich muss nach Berlin zurück. Herr Professor, ich kann Sie nicht daran hindern, diesem Schwindler den Jagdschein zu geben, aber ich werde meinen Protest sofort schriftlich niederlegen und, Herr Leutnant, ich bitte recht höflich, ihn dem Herrn Reichsmarschall vorlegen zu wollen. Heil Hitler! Machen Sie sich keine Sorgen, meine Herren. Der Reichsmarschall hat sich nun mal entschlossen, seine Hand über Herrn Fuchs zu halten. Also bleibt ihm gar nichts übrig, als sich auch um diesen heroischen Dr. Lerch zu kümmern. Gewiss lässt sich da noch ein Plätzchen an der Ostfront finden. Sie glauben nicht, dass sich das Reichssittenamt... mit dem Reichsmarschall anlegt? Wegen so einer halben Portion? Ich muss nämlich auch an meine Familie denken. Die Familie, natürlich. An die muss man immer denken. Sie haben keine, Herr Leutnant, gell? Nein. Schlafen Sie ruhig, Herr Professor. Es geschieht Ihnen nichts. Ja, dann danke ich Ihnen beiden, meine Herren. Ich setze sofort mein Gutachten auf. Wien, 6. Juni 1944. Wenn einer sein Leben lang mit Begeisterung Geldbriefträger gewesen ist und jetzt in Zivil herumlaufen muss und arbeitslos noch dazu und die anderen wollen nichts mehr wissen von einem, du bist das Zötterl. Adler. Hast du nicht einen Augenblick Zeit für mich, sag? Ich hätte gern was fragen. Du, was ist denn mit euch los? He? Keiner schaut mir an, keiner redet mehr mit mir. Aber geh, du weißt doch selber, wie es ist. Eilig haben wir's. Ja, was hab ich euch denn dann? Ich bin ein anständiger Mensch, der sein Schärflein beiträgt zum Endsieg. Zum Endsieg? Jawohl, zum Endsieg. Mich wirst du nicht provozieren. Um Gottes Willen, Zettel, bist gescheit. Ich bin in der Partei genau wie du. Na ja, nun. Wir sind alle in der Partei. Ja. Es wäre nicht nötig, dass die Großkopferten zu solchen Mitteln greifen und uns bespitzeln lassen wie ein Verbrecher. Du glaubst, ich bin ein Spitzel? Ja. Na, okay. Das ist sowas Blödes. Die haben mich doch eben erst eingesperrt. Ja, und wieder laufen lassen. Ja. Ganz plötzlich. Und pensioniert mit 51 Jahren. Und einen Jagdschein gegeben, damit du alles sagen kannst, ohne Gefahr natürlich. Ne, einer wie du, der muss ja alles sagen dürfen. Sonst könnte er die anderen ja nicht provozieren. Und das glaubst du? Das glauben alle. Aber du musst ja wissen, was du tust. Na ja, wenn man so einen Schulfreund hat. Woher weißt denn du das? Na, es spricht sich alles herum. Von uns wird dir keiner was sagen, was du hören willst. Aber bitte, ich bin doch kein Spitzel. Ich bin ein armer Hund. Ja, genauso habe ich mir den vorgestellt. Aber mich legst du nicht herein. Herr Fuchs! Ja? Herr Fuchs! Ja, was ist denn? Gott, was ist denn, Frau Wenzel? Was haben Sie denn? Hä? Ich bin verloren. Was? Sie bringen mich um. Ja, wieso? Ich weiß, es ist ein Wahnsinn, dass ich gerade zu Ihnen komme. Aber Sie sind ja der Einzige, der die Macht hat. Also jetzt einmal beruhigen Sie, ja? Und was für eine Macht soll ich denn haben? Na, mit Ihren Verbindungen, Herr Fuchs. Was? Sie kennen mich da seit 15 Jahren. Sie müssen sagen, dass ich eine gute Nachbarin war. Hilfsbereit, Tag und Nacht. Aber jetzt sagen Sie mir endlich einmal, was passiert ist, ja? Ich hab London gehört. Na und? Noch nie habe ich mir was zu Schulden kommen lassen. Aber mein Mann ist in Frankreich, mein Bub in Russland. Da muss ich mich da orientieren. Im Wehrmachtsbericht sind wir nur, wir haben uns planmäßig abgesetzt. Warum kriege ich dann keine Post mehr? Seit 3 Wochen. Wenn der Herr Reichsmarschall einen Buben an der Front hätte, möchte das verstehen. Na, was hat denn der damit zu tun, ne? Aber gehen's. Der ganze Bezirk weißt du, dass ich bei dem einen Stein im Brett habe, Herr Fuchs. Hm. Herr Fuchs, hm. Ich bitte Ihnen, reden Sie du mit dem Luftschutzwart. Mit dem Ortsgruppenleiter? Ja, der hat nämlich an meiner Tür gehorcht und ist mir zugesagt auf den Kopf, Sie hören in London, Frau Wenzel. Ja, das war aber auch leichtsinnig von Ihnen. Ja, und heute früh ist ein Brief gekommen. Ich soll mich gleich melden, auf der Ortsgruppe. Das ist das Ende. Der kennt kein Erbarmen. Da sind Sie beim Herrn Fuchs. Aber das hilft Ihnen überhaupt nichts. Warum haben Sie meiner Aufforderung nicht Folge geleistet? Unschuldig, Herr Ortsgruppenleiter. Ich bin eine gute Deutsche. Mein Mann hat das EK2 und mein Bub die Nachkauf. Was hat damit überhaupt nichts zu tun? Sie haben London gehört. Und wenn Sie glauben, Sie können sich hinter Herrn Fuchs verstecken, dann irren Sie sich. Mitkommen. Nein, nein, nein. Herr Ortsgruppenleiter, das ist ein Irrtum. Ich hab mit meinen eigenen Ohren... Mann! Am 29. Mai um 20.05 Uhr und am 30. Mai um 22.30 Uhr. Ja, ja, das war schon. Sie haben sich nur in der Wohnung geirrt. Das war nämlich mein Radio. Sie erklären freiwillig, dass Sie am 29. und 30. Mai London gehört haben? Nicht nur am 29. und am 30. Ich höre jeden Abend London. Und darum war es auch nicht das Datum, das mich interessiert hat. Es war die Zeit. Ich höre nämlich immer um 8 Uhr und um 10 Uhr die Nachrichten, nur am Samstag. Da höre ich noch um Mitternacht Moskau, weil ich mich am Sonntag ausschlafen kann. Sie wollen Frau Wenzel schützen? Nein, ich will nicht, dass sie ins Gefängnis kommt, weil ich London höre. Ja, ich habe nicht Ihre Beziehungen und keinen Schulfreund wie Sie, aber ich warne Sie. Lügen Sie mich nicht an. Ich weiß. Sie haben sich in der Tür geirrt. Sie wollen also den Kopf? Nun gut. Ich bin dem Führer verantwortlich. Mache meinen Bericht. Ja, dann muss ich freilich auch meinen Bericht machen. Sie behaupten also, dass die Frau Wenzel, dass die Frau Magdalena Wenzel am 29. und am 30. Mai angeblich London gehört hätte. Und zwar, wann angeblich? Wenn ich um die genauen Zeiten bitten dürfte, Herr Kamerad. Sie mögen es nämlich oben nicht, wenn ich schlamperte Angaben mache. Ich habe keine Veranlassung, Ihnen irgendwelche Auskünfte zu geben. So, so, keine Veranlassung. Was schreiben Sie da? Ich habe auch keine Veranlassung, Herr Kamerad. Mir tut das alles sehr leid, besonders, wo wir uns schon so lange kennen. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der seit langem erwartete Angriff der Briten und Nordamerikaner gegen die nordfranzösische Küste hat begonnen. Herr Jesus! Luftlandetruppen werden zum Teil... Ich meinen armen Mann bei. Ja, ich muss es tun. Es ist es höchste Zeit. Da soll keiner Morgenluft wittern. Wir werden die Angreifer zerschmettern. Was ich noch sagen wollte, Herr Kamerad. Ich tritt aus der Partei aus. Sie? Ja, wenn Sie es bitte schön melden wollen. Den oben. Trotz fortgesetzter heftiger Luftangriffe und schweren Beschusses durch die feindliche Schiffsartillerie griffen die Geschütze des Atlantikwalls ebenfalls sofort in den Kampf ein. Der Kampf gegen die Invasionstruppen ist in vollem Gange. Sie hörten eine Sondermeldung des Oberkommandos der Wehrmacht. Achtung, eine Luftlagemeldung. Über dem Reichsgebiet befindet sich weiterhin kein feindliches Kampfflugzeug. Wir bringen Marschmusik. Herr Fuchs, spannen Sie den Bogen nicht zu weit. So ein Jagdschein ist nicht alles. Nein, aber er hilft. Sie können nicht aus der Partei austreten. Jetzt schon gar nicht mehr. Das kann kein Mensch. Ich schon. Ich bin verrückt. Das habe ich schriftlich. Sie werden von mir hören. Beide. Mein Gott. Sie haben mir das Leben gerettet, Herr Fuchs. Na, das ist noch nicht so sicher. Ob ich nun ins Land gehe und mich verstecke. Sie werden von mir hören, hat er gesagt. Glauben Sie das? Ja, man kann nicht wissen. Ich glaube aber jetzt, wo Sie gelandet sind, da hat er auch Angst. Ah, jeder hat Angst bei uns. Wann wird das einmal anders werden? Bis wir den Krieg verloren haben. Was? Ist das Ihr Ernst? Einen Spaß mache ich natürlich. Hab so einen Spaß. Ja. Herr Fuchs, sind Sie im Moment wirklich verrückt? Wien, 8. April 1945. Das ist doch eine Sauerei, so etwas. Der Geldschrank ist nicht abgesperrt. Und da was fehlt, wer steht denn da gerade dafür? Und die Briefmarken auf dem Fußboden, ganze Bogen gleich, als ob wir es zum Wegschmeißen hätten. Na, der Kopf wird allerdings bald nimmer mehr gehen. Geschlossen! Aufmachen! Bedauere, kein Parteienverkehr! Um der liebe Beste Wind, lass Sie mich allein! Ah, Sie sind's, der Luftschutzwart. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich Sie reinlasse. Von allen Leuten Sie am wenigsten. Oh, ich tue Ihnen nichts, bitte. Ja, solange Sie draußen sind. Ich schwöre, ich tue Ihnen nichts. Ah, gehen Sie woanders hin. Das nimmt mich ja keiner ins Haus mit der Verfluchtuniform. Sie können mich doch hier nicht verrecken lassen. Bitte. Geben Sie erst einmal das Gewehr zum Fenster rein. Das letzte habe ich 1918 in der Hand gehabt. Darüber. Wenn Sie Geschichten machen, kracht's. Sie kommen. Sie kommen. Wer? Die Russen. Ja, freilich kommen die jetzt. Was haben Sie gedacht? Dass Sie sich hinsetzen werden am Kahlenberg und Karten spielen? Au. Oh. Das klingt mir jetzt aber schon sehr nach Westbahnhof. Übrigens, was machen denn Sie überhaupt da? Sie wollten doch den Bahnhof mit dem Volkssturm verteidigen, bis zum letzten Atemzug, habe ich gehört. Ein paar Deserteure haben mir erzählt, dass Sie eine Ansprache gehalten haben gestern im Bunker. Es soll erhebend gewesen sein. Was habe ich denn getan? Geglaubt habe ich. Aus reinem Herzen geglaubt. Ja, das werden wir jetzt bald alle sagen. Sie haben Glück, Ihnen wird nichts passieren. Sie sind ja eben noch rausgeflogen aus der Partei. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Sie beneidet. Was glauben Sie, wie gern ich aus der Partei rausgeflogen worden wäre? Ja, nachdem du der Best gefallen ist. Das hat man Ihnen direkt angesehen. Sie sind also abgehauen beim Volkssturm. Und vor sowas habe ich mich versteckt. Herr Fuchs, wenn die Russen mich in der Uniform erwischen, hänge ich an einer Laterne. Na, schauen Sie, dass nach Hause kommen. In unserer Straße sind Sie doch schon. Ah, das ist dumm, das gebe ich zu. Sie haben recht, die Russen möchten nicht nett zu Ihnen sein. Aber schauen Sie mich denn so an? Könnten Sie mir eine Uniform leihen? Wenn ich eine hergibt, dann mache ich mich strafbar. Sie sind kein Briefträger. Das wäre ja Anmaßung einer Amtseigenschaft. Seien Sie ein Mensch, Herr Fuchs. Wann waren denn Sie je einer? Na, zum Beispiel, wie ich draufgekommen bin, dass Sie wen verstecken. Was soll ich getan haben? Der kleine Judenbub, der Keller. Sehen Sie? Sehen Sie, und habe ich euch was getan? Nichts. Suchen Sie sich was aus. Hoffentlich haben wir so eine kleine. Wegen dem Paul ist alles passiert. Weil ich nicht haben hab wollen, dass man ihn umbringt. Das ist wurscht, Herr Ortsgruppenleiter, ob es eine menschliche Erregung gewesen ist oder eine Rückversicherung. Sie haben ihn am Leben gelassen. Und ich tue es für den Paul. Die Amerikaner und die Russen haben sich an der Elbe vereinigt. Das ist jetzt schon der zweite Krieg in meinem Leben. Und ich bin noch gar nicht so alt. Lieber Gott, gib, dass wir etwas lernen aus dem Unglück. Wenigstens aus dem zweiten. Guten Tag. Raus oder ich schieße. Legen Sie das Gewehr fort. Ja, das könnte Ihnen so passen, was? Hier wird nicht gestohlen. Ich bin der neue Amtsvorstand. Hier mein Ausweis. Entschuldigen Sie vielmals, das habe ich natürlich nicht wissen können. Vom ersten Bezirk bis daher habe ich 2 Tage gebraucht. Ich sehe, Sie haben das Postamt 118 glänzend verteidigt. Ich danke Ihnen, Herr... Fuchs Ludwig. Und Sie, was stehen Sie denn da noch herum? Schmeißen Sie das Gewehr draußen weg, wenn Sie einen Russen begegnen, gell? Dann immer am Graben deuten, da aufs Posthorn. Das vergesse ich Ihnen niemals, Herr Fuchs. Ja, ja, niemals. Ja, ist schon gut. Nein, das vergesse ich Ihnen ist niemals, Herr Fuchs. Entschuldigen Sie bitte, Herr Vorstand. Was war denn das für ein Mensch? Mein Ortsgruppenleiter. Sind Sie nicht böse? Ich habe meine Uniform gekriegt, in der er Sie sehen lassen kann auf der Straße. Er bringt Sie zurück, bis alles vorbei ist. Das war kein Briefträger? Nein. Wissen Sie, er hat doch den Paul nicht angezeigt. Den Paul? Ja, ich habe da so einen kleinen Juden versteckt. Wegen dem habe ich mich unzurechnungsfähig erklären lassen. Sie sind unzurechnungsfähig? Na, jetzt nimmer mehr. Ah, jetzt nicht mehr? Nein, nur auf dem Papier. Er hat ihm einmal ein Auge zugedrückt, der Göring. Der Göring? Ja, mein Schulfreund. Oh, das ist eine lange Geschichte. Sie, wenn Sie einmal nimmer mehr schießt, dann erzähle ich Ihnen das alles in Ruhe, ja? Ich möchte nur bitten, dass Sie so freundlich sind und mir gleich meine Wiedereinstellung in den Postdienst betreiben. Sie sind gar nicht im Postdienst? Nein, im Moment nicht. Ich war, bis ich den Jagdschein gekriegt habe. Aber ich freue mich schon so, Sie, wenn ich wieder losgehen darf mit dem vielen Geld. Mit dem vielen Geld? Sagen Sie, wie viel Geld ist denn in dem Schrank? Ja, so vielleicht 15.000. Und Sie haben den Schlüssel? Ja, ich habe alle Schlüssel von ihr. Würden Sie, kann ich sie wohl haben? Ja, freilich, bitte. Aber hören Sie doch einmal die schöne Stelle da. Hier in der Bibel steht's: Die Menschen werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Dolche zu Winzermessern. Und ihre Kinder werden den Krieg nicht mehr lernen. Und ihre Kinder werden den Krieg nicht mehr lernen. Wien, 7. Januar 1947. Herr Minister Harrat, ich versichere Ihnen, der Mann hat keinen Grund, sich zu beklagen. Eine Ungehörigkeit, dass er sich über meinen Kopf hinweg... Bitte? Und ob ich ihn kenne, das ist ein Nagel zu meinem Sarg. Seit 45 verfolgt er mich. Briefe, Gesuche, Anträge, Klagen. Eine neuerliche Psychiatrierung? Ja, die Amtsärzte stützen sich beide Male auf das Gutachten aus dem Jahre 1944, das immerhin die Unterschrift einer Kapazität wie Professor Strohbach trägt. Wie? Ja, selbstverständlich unzurechnungsfähig, völlig unzurechnungsfähig. Ich bitte Sie, schreibt ein normaler Mensch Briefe an den Herrn Bundeskanzler, den Herrn Justizminister und sämtliche Ministerien? Nein, nein, von der Presse haben wir nichts zu befürchten. Wir bewegen uns stets im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Den Brief? Gar nicht beantworten, Herr Ministerrat. Gar nicht beantworten. Der Mann kommt heute zu mir. Ich rede noch einmal mit ihm. Ich hoffe, die Sache damit ein für alle Mal beilegen zu können. Ja, ja, aber ich bitte Sie, stets Ihren Dienst, Herr Ministerrat. Rein. Grüß Gott, Herr Vorstand. Sie haben mich für 10 Uhr bestellt, Herr Vorstand. Herr Fuchs, nehmen Sie Platz. Dankeschön, Herr Vorstand. Sie machen ja schöne Geschichten. Wieso denn, Herr Vorstand? Vor 5 Minuten hat mich der Ministerrat Heger angerufen. Oje, oje. Ist das alles, was Sie zu sagen haben? Sie haben sich über mich beklagt, dass ich Ihren Fall verschleppe. Schütteln Sie nicht den Kopf. Ich habe einen Brief vorgelesen. Das ist sehr unrecht von Ihnen, Herr Fuchs. Gerade gegen mich, der ich, weiß Gott, alles getan habe, was möglich war. Sehr unrecht. Ich hätte das nicht von Ihnen erwartet. Oh, ich bitte Sie um Verzeihung, Herr Vorstand. Ich weiß ja schon nicht mehr, was ich tue in meiner Not. Es ist furchtbar. Wenn das noch lang so weitergeht, da habe ich meinen Jagdschein zurecht. Sie verbittern sich Ihren Lebensabend, Herr Fuchs. Ich verstehe das nicht. So schwere Zeiten haben Sie hinter sich. Warum machen Sie jetzt nicht noch ein paar schöne Jahre? Sie haben es doch verdient. Schauen Sie, ein kleiner Garten, Blumen pflanzen, lesen, beneidenswert. Und Sie zerquälen sich, bloß weil Sie kein Geld austragen dürfen. Warum, Herr Fuchs, warum denn? Warum? Weil ich das Unrecht nicht ertrage, Herr Vorstand, das Unrecht. Und keiner macht's gut. Unter die Nazi, da habe ich mir gesagt, halt durch, wenn's vorbei ist, dann werden sie dir alle helfen. Und das allein hat mir am Leben gehalten. Ich habe mir halt gedacht, es kommt eine neue Zeit. Und jetzt ist sie da, die neue Zeit, und es hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, es ist alles noch schlimmer geworden. Nein, nein, nein. Hören Sie zu, ich habe Sie aus einem bestimmten Grund hierher gebeten. Ich... Verzeihung. Hallo? Ja, das ist gut. Ich bitte nur noch einen Augenblick zu warten. Also, Sie wissen, dass ich Ihnen helfen will. Sie müssen Vertrauen zu mir haben. Jetzt haben wir diesen Oberarzt ausfindig gemacht, von dem Sie mir immer erzählten. Was? Den Dr. Lerch? Ja, der wartet draußen. Ja, das ist ja die Rettung. Der hat doch damals schon gesagt, ich bin ein Simulant und normal. Versprechen Sie mir, dass Sie diesen Dr. Lerch als letzte Autorität anerkennen werden. Aber Herr Vorstand, mit Dr. Lerch, da ist ja dann alles in Ordnung. Ne? Der wird Ihnen bestätigen, was ich sage. Na schön. Ja. Ich lasse den Doktor bitten. Ich habe also Ihr Versprechen, Herr Fuchs. Ja. Guten Tag, meine Herren. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet, Herr Doktor. Ich bitte, wollen wir uns setzen. Ja, Sie erinnern sich doch an mich, Herr Doktor. Ich erinnere mich an Sie, Herr Fuchs. Mir tut das so leid, dass Sie so krank sind. Ich sehe eben nicht vorteilhaft aus. Oh, bitte, gewiss, aber ich habe nur gemeint wegen Ihrem Bein. 2 Wochen nach unserer Begegnung wurde ich an die Ostfront geschickt, Herr Fuchs. Herr Dr. Lerch ist erst vor einem Monat aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Ich bitte die Herren, Ihre Fragen zu formulieren. Ich muss noch zum Wohlfahrtsamt. Es tut mir wirklich leid, dass es Sie so erwischt hat. Es handelt sich um jenes Gutachten des Professor Strohbach, durch welches Herr Fuchs seinerzeit für unzurechnungsfähig erklärt wurde. Ich erinnere mich an dieses Gutachten. Herr Fuchs behauptet, Sie hätten damals mit Nachdruck dagegen protestiert, weil Sie überzeugt waren, dass Herr Fuchs nicht verrückt, ich meine, nicht unzurechnungsfähig ist. Wissen Sie, Herr Doktor, wie Sie sich aufgeregt haben. Und mit Recht, ich gebe es ja zu, ich habe simuliert, damit ich nicht vor den Volksgerichtshof komme. Und Sie haben das sofort durchschaut. Und heute sind Sie meine Rettung. Warum sprechen Sie nicht? Herr Doktor. Sag's doch dem Herrn Vorstand, dass ich normal bin und es ist alles erledigt. Ich wurde an die Ostfront strafversetzt, weil ich meinem Vorgesetzten in einer Gutachtenfrage widersprochen habe. Es war unrecht von mir, die Meinung einer Kapazität wie Professor Strohbach anzuzweifeln und mich über seinen Kopf hinweg an das Reichssippenamt und Herrn Göring zu wenden. Ich möchte nach allem, was ich erlebt habe, aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Die Begegnung mit Ihnen, Herr Fuchs, bewegt mich zutiefst, denn sie gemahnt mich an jene Zeit meines Lebens hin, in welcher ich bedenkenlos... Skrupellos, ja, ich muss es aussprechen. Gewissenlos handelt er. Herr Doktor, es war doch Krieg, da haben wir doch alle schiefe Sachen gemacht. Ich war ehrgeizig, rasend ehrgeizig. Ich wollte die Leitung der Klinik. Ich beschönige und verschweige nichts mehr. Ihr Fall, Herr Fuchs, war für Göring von Interesse. Ich wollte mit Ihrem Fall die Aufmerksamkeit höchster Stellen auf mich lenken. Ich habe niedrig gehandelt. Die Front war meine Strafe dafür. Sie hat ihren Sinn erfüllt. Ich bin ein anderer geworden. Ich hatte genug Zeit, über all das nachzudenken. Aber sagen Sie doch wenigstens, dass ich normal bin. Das sage ich nicht. Das sagte ich einmal. Weil ich es sagte, wurde ich an die Front versetzt. Sie stehen also heute zum Gutachten des Professor Strohbach. Um Gottes Willen, Herr Doktor, es geht doch um meine Zukunft. Ich habe keinen Grund mehr, Kritik am Gutachten eines verehrten Vorgesetzten zu geben. Verehrter Vorgesetzter, dass Ihnen lach, bespitzelt und bedroht haben Sie ihn, gehasst haben Sie ihn und beneidet. Sie sagen es doch selber, aus lauter Angst hatte Sie ihn zugezogen zum Gutachten. Wie können Sie nur so feige lügen? Herr Fuchs! Gestatten Sie, dass ich mich empfehle. Ja, bitte, Herr Doktor, bitte verzeihen Sie mir, ich habe es ja nicht so gemeint. Sie sind doch meine letzte Hoffnung. Ich muss fort. Guten Tag. Sie wären also bereit, Ihre Erklärung zu beeilen? Aber gewiss. Ich bitte recht höflich. Das Gutachten besteht völlig zu Recht. Du lügst, du Sauhund! Noch ein Wort und ich werf's hinaus. Nein, nein, so kommt ihr mir nicht davon. So nicht, das könnt ihr nicht machen mit mir. Ich erinnere Sie an Ihr Versprechen. Das gilt nicht. Nicht, wenn so etwas passieren kann. Ich gebe keine Ruhe. Ich finde mir Zeugen. Ich gehe nach Nürnberg. Ich verlange, dass Sie den Göring einvernehmen in meiner Sache. Lesen Sie keine Zeitung? Was für Zeitung? So? Ihr Göring hat sich gestern vergiftet. Ich darf mich wohl verabschieden. Ich gehe schon, Herr Vorstand. Ich komme nie mehr zu Ihnen. Es gibt nur andere Leute, die Wahrheit kennen. Und wenn es mich den letzten Groschen kostet, und wenn es Jahre dauert, ich bin nicht verrückt. Ich will doch wissen, ob es das noch gibt bei uns. Was? Eine Gerechtigkeit. Wien, 11. Juni 1947. So, Herr Fuchs, der Herr Professor ist schon unterwegs zum Sprechzimmer. Sagen Sie, kennen wir uns nicht? Ich überlege schon die ganze Zeit. Entschuldigen Sie die Frage, aber mit der Zeit kommt fast jeder einmal zu uns ins Gefängnis. Ja, 1944 war er hier. Ah, ja, jetzt weiß ich's wieder. Ein Politischer. Zu dem Muttermörder habe ich Sie sperren müssen, weil wir so überfüllt waren. Ja, ganz genau. Sagen Sie mal, hat der seinen Jagdschein gekriegt? Aber woher denn? Ich bitte Sie. Der war doch so normal wie Sie und ich. Na, na, den haben Sie schön geköpft. Und Sie sagen, es ist noch immer so viel los bei Ihnen? Schon, aber miesere Leid. Also bei den Herren Sittlichkeitsverbrechern, da ist es eher noch voller geworden. Und dann haben wir noch einen Haufen Schleichhändler, Diebe, Schwindler. Nur bei den Politischen, da hat sich's gelichtet. Da könnten Sie jetzt eine Einzelzelle haben. Das ist es, was ich nicht verstehe. Damals war doch hier alles voll mit Politischen. Wenn das Dritte Reich mal umschmeißt, habe ich mir gedacht, dann wären doch mindestens ebenso viele Nazis herkommen. Ja, das ist doch nur logisch, oder? Aber was soll ich Ihnen sagen? Die Zahlen stehen in gar keinem Verhältnis. Wie erklären Sie sich das? Ja, vielleicht wird das so sein. Die Sie damals eingesperrt haben, haben damals keine Macht gehabt und haben auch heute keine. Die anderen haben damals so viel Macht gehabt, dass es sogar heute noch reicht mit einem kleinen Vorrat. No. Und so viel Macht verschwindet nicht so schnell. Herr Professor. Besuchszeit 10 Minuten. Monatelang hat es gedauert, bis ich endlich eine Sprecherlaubnis gekriegt habe. In 3 Jahren wird es schon leichter sein. Es wurden mehr Erleichterungen in Aussicht gestellt. Also, Sie sitzen und dieser Hund, der Lerch, der läuft frei herum? Ich bin von einem ordentlichen Gericht verurteilt worden. Zu wie viel? Zu 10 Jahren. Das ist doch ungeheuerlich, ist das. Der Lerch hat doch die vielen Sterilisationen gemacht und nicht Sie. Ja. Aber ich war sein Vorgesetzter. Darum war ich zu verurteilen. Das ist doch verrückt. Ist gar nicht verrückt, Herr Fuchs. Es geht nur darum, wer unterschreibt. Einer muss immer da sein, damit man ihn später dafür bestrafen kann. Sie sind etwa so alt wie ich. Sie erinnern sich noch an den Ersten Weltkrieg. Als wir den verloren hatten und ein Waffenstillstand geschlossen werden musste, fuhr da Herr Ludendorff nach Compiègne oder Herr Hindenburg? Nein. Ein Herr Erzberger unterschrieb die Kapitulation. Stellvertretend. Passierte den Herren Hindenburg und Ludendorff etwas? Keineswegs. Der eine wurde Reichspräsident und brachte Herrn Hitler an die Macht. Und der andere wurde nationalsozialistischer Reichstagsabgeordneter. Den Herrn Erzberger haben ein paar Patrioten erschossen. Sehen Sie, wie das funktioniert. Der Herr Erzberger war schuld. Von ihm kam die Unterschrift. Ich kann gut verstehen, dass Sie so bitter reden. Aber wenn Sie jetzt aussagen, dann können wir ihn vielleicht noch ordentlich reinreißen, so wie es verdient. Es wird leider nicht möglich sein. Ja, warum nicht? Weil ich nicht aussagen werde. Aber Sie kennen mich doch. Sie wissen doch, wie es wirklich war. Wenn ich aussage, muss ich meine Aussage unterschreiben. Ich unterschreibe nichts mehr. Ich kann überhaupt nichts mehr unterschreiben. Wenn ich Strohbach schreiben will, versagt die Hand, verkrampft sich, mir wird schwindelig, Schweißausbruch, Übelkeit. Verstehen Sie, eine Verkrampfung aufgrund eines Traumas, natürlich eines unerlösten Traumas. Ich bin dabei, eine Arbeit darüber zu verfassen. Nein. Ich kann keine Verantwortung mehr übernehmen, nicht einmal dafür, dass ich Eugen Strohbach heiße. Das heißt, Sie wollen mir also auch nicht helfen? Ich kann nicht. Ja, ist denn die ganze Welt ein Irrenhaus? Sie dürfen mir nicht schreien. Die 10 Minuten sind gleich um. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Versuchen Sie doch, diesen Leutnant zu finden, der damals aus Berlin herunterkam, der mit dem einen Arm, aber wohlgemerkt, und das sage ich vor zwei Zeugen, ich habe Ihnen da einen ganz unverbindlichen Hinweis gegeben, der nichts mit einer persönlichen Stellungnahme zu tun hat. Es tut mir leid, Herr Fuchs. Wenn man Sie eben zu 10 Jahren verurteilt hätte, könnten Sie mich besser verstehen. Wir verstehen, ja. Wir können gehen. Nein. Sie müssen sich beruhigen. Sie können nicht ewig hier bleiben. Noch einen Moment, nur. Mir ist so schlecht. Ja, wenn ich richtig verstanden habe, hat der Professor Ihnen damals einen Jagdschein gegeben. Ja, weil der Göring es befohlen hat. Aber ich bin nicht verrückt. Ich sehe sofort, ob einer verrückt ist oder nicht. Bei den vielen Simulanten hier kriegt man einen untrüglichen Instinkt für sowas. Gott sei Dank. Wenigstens einer. Dann müssen Sie doch auch begreifen, wie furchtbar das für einen Normalen ist, dass man ihn nicht normal sein lässt. Ja, das ist es eben, was ich nicht verstehe. Dass Sie so unbedingt wieder normal sein wollen. Sie sind doch viel geschützter so. Sie können alles sagen, was Sie denken, was Ihnen passt, was Ihnen nicht passt, ob Sie einen mögen, ob Sie einen nicht mögen. Alles. Wer kann das schon? Ich nicht. Und dann, ich bitte Sie, denken Sie doch an die Zukunft. Wer weiß, wie bald es wieder so weit ist, wie es gerade noch war. Berlin, 17. Februar 1949. Dass ich endlich herausgefunden habe da zu Ihnen. Kein Wunder in so einer zerstörten Stadt. Ja, da ist ja in Wien überhaupt nichts passiert dagegen. Und nur jetzt noch diese Blockade, dass Sie das aushalten. Herr, wie war der Name? Fuchs. Herr Fuchs, und Sie kommen aus Wien. Worum handelt es sich? Ihr Mann will mit mir zum Notar gehen und will eine Aussage machen. Eine Aussage? Ja, das ist eine lange Geschichte, wissen Sie. Mensch, ist das eine Freude. Der alte Fuchs aus der Wernerstadt hat die Blockade der Roten Armee durchbrochen. Ein Chauffeur aus Dresden hat mich mitgenommen bis Dreilinden. Freundlicher Mensch. Und das letzte Stück in den amerikanischen Sektor, da hat mich ein Ami gefahren. Ich habe ihm heurigen Lieder vorsingen müssen. Sieh, der war ganz narrisch damit. Ja. Zum Schluss hat er mir noch eine Schachtel Chesterfield geschenkt. Herr Fuchs sagt, du willst eine Aussage machen. Davon weiß ich ja gar nichts. Ich habe auch meine kleinen Geheimnisse, liebe Luise. Aber bitte, das ist meine Sache. Nichts Wichtiges, gnädige Frau. Na, Herr Gemahl, will man nur helfen. Oh, jetzt setzen wir uns aber endlich und trinken einen Begrüßungsschnaps. Sie können sicher einen Cognac vertragen, Herr Fuchs. Wie? Ja, bitte, da sage ich nicht nein. Vielleicht will Herr Fuchs lieber ein Bier. Nein, also bitte, wann ich mir es aussuchen darf, gnädige Frau. Lieber Cognac, ja. Die Aufregung, wissen Sie, Frau. Das war nämlich... Was? Ist Ihre Frau Gemahlin jetzt böse auf mich? Warum soll sie so böse sein? Ja, weil ich gesagt habe, lieber ein Cognac. Ach, Quatsch. Meine arme Luise ist natürlich mit Nerven unter. Das ist alles. Diese Blockade macht sie fertig. Sie dürfen hier nichts übel nehmen. Sind's wirklich nur die Nerven? Wirklich. Also, Prost, Herr Fuchs, auf einen dritten Weltkrieg. Prost, Prost. Glauben Sie denn, dass einer kommt? Das ist unvermeidlich. Ja, wieso denn? Es sind doch nur Menschen, die den Krieg machen. Also müssen Sie ihn auch verhindern können. Sie wollen ihn nicht verhindern. Was, das glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Vielleicht geht's Ihnen im Moment nicht gut, aber dann kommen ja auch wieder andere Zeiten. Schauen Sie, ich war auch schon so verzweifelt. Und dann habe ich Sie gefunden und freundliche Leute, die haben mich hierher gebracht. Die Menschen sind nicht schlecht. Nein, nein, man muss nur auch ein bisschen freundlich sein. Ne? Sie sind ein guter Kerl, Herr Fuchs. Ich will Ihnen nicht das Herz schwer machen. Jetzt trinken wir noch ein Glas und wenn Sie wollen, gehe ich dann sofort mit Ihnen zum Notar. Nein, nein, danke schön. Ich trinke jetzt nichts mehr. Also, wie Sie das sagen, dann gehe ich sofort mit Ihnen zum Notar. 3 Jahre habe ich auf diesen Moment gewartet. Ich gebe alles zu, wie es war. Die ganze Chose. Damit zu meinen Lebzeiten wenigstens eine Schweinerei aus der Welt geschafft wird. Und wenn ich nicht genüge, dann suchen wir noch den Kühlen. Jetzt wird der auch die Wahrheit sagen. Und wenn ich ihm alle Knochen brechen muss... Kühn? Wer ist denn das? Leutnant im Luftfahrtministerium, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Mit dem hat doch ihre Sache überhaupt angefangen. Wo ist der jetzt? Ach, irgendwo im Westen, sicherlich. Das macht mich noch wahnsinnig. Alle 3 Minuten. Sommer und Winter. Tag und Nacht, alle 3 Minuten. Ich denke, Ihre Frau leidet unter dem Krach. Ihnen macht er nichts aus. Wie kommen Sie darauf? Ja, Sie haben es doch selber gesagt. Sie haben sich verhört, alter Freund. Meiner Frau ist der Krach Schnuppe. Aha, sagen Sie, ist eigentlich schon einmal was passiert bei der Fliegerei? Ja, im Januar. Habe es mit eigenen Augen gesehen. Nur 3 Straßen von hier. Ja. Kommt so ein Ding, gegen Abend, beladen mit Mehl. In der Einflugschneise zu weit nach rechts und mitten rein in das Haus. Mensch, das war wieder eine Schweinerei. Viele Tote? Ja, 6 und ein Haufen Verletzte. Passen Sie auf, jetzt kommt die Pointe. Alles brennt. Die Hitze ist so groß, dass das Wrack weiß glühend wird. Vor dem Haus steht ein Baum im Schnee, so eine olle Kastanie. Was glauben Sie, was am nächsten Morgen war? Was? Die Kastanie hat zu blühen begonnen. Die Hitze war schuld. Blätter kamen heraus und blühten. Sah unheimlich aus. Trümmer, Blut und Mehl und mittendrin so ein Krokus. Der blüht. Eine Kastanie? Was denn Kastanie? Krokus, gelber Krokus. Wo Sie hinschauen, Krokus. Die ganzen Wiesen von Kitzbühel voll Krokus. Ich gehe zum Hahnenkamm rauf durch den Wald. Sander! Wald ganz weich war der Boden von verfaultem Laub und der Schneeschmelz. Und überall. Herziger Gott! Frau Sander! Sie können nichts dafür, Herr Fuchs. Sander. Mein Mann ist ein pathologischer Säufer. Vor 3 Wochen kam er das letzte Mal aus der Anstalt. Anstalt? Er muss immer wieder diese Entziehungskuren machen. Ich wusste nichts von Ihnen, sonst hätte ich Sie gewarnt, herzukommen. Vor 1/2 Jahr ist mein Mann entmündigt worden. Was? Entmündigt? Aber dann hat ja seine Aussage gar keinen Wert. Ich sage doch, ich hätte Sie gewarnt. Aber ich wusste nichts von Ihnen. Es tut mir leid, Herr Fuchs. Wirklich. Furchtbar leid für Sie. Wenn er den Anfall hat, muss ich ihm immer eine Spritze geben für sein Herz. Wien, 25. Juni 1950. Mir ist das Herz so schwer, Frau Wenzel, aber was soll ich denn tun? Für 3 ist die Wohnung zu klein. Wenn ich jetzt die Stelle annehme, dann kann ich mich einfach nicht mehr richtig um den Vater zu kümmern. Aber gut wird's ihm gehen. Mal koche ich bei ihm und mal bei mir. Ja. Wann ist denn die Hochzeit? In 6 Wochen. Da hat der Paul Semesterferien auf der Universität. Der arbeitet auch Tag und Nacht, was? Ja. Ist ganz verrückt in seine Wissenschaft. Und wie? Sehen Sie, ich gebe immer nur einen Löffel Kaffee. Aha. Das ist das Einzige, was er will. Ja. Kaffee, das hält ihn wach. Aber zu viel ist schlecht für sein Herz. Naja, ich werde mir's merken. Wo ist er denn jetzt? Ich weiß nicht. Jeden Tag geht er weg und das dauert Stunden, bis er wiederkommt. Also wird's schlimmer? Und mit dem Alter, ja. Manchmal sitzt er allein hier und redet mit den Töpfen. Aber und dann läuft er wieder weg. 2 Mal haben ihn schon Polizisten heimgebracht. Oh, Jesus Maria. Ja, sie brauchen sich aber nicht zu fürchten. Er ist der Gutmütigste von der Welt. Kann sein, dass er ihnen oft erzählen wird, es gibt wieder Krieg. Er kommt. Ah, ja. Ja, Da wäre ich wieder. Da scheiert die Frau Wenzel. Das ist aber schön, dass Sie da sind. Trinken Sie ein Schalerl Kaffee mit uns? Ja, ja. Servus, Roselein. Auf den Kaffee, da freue ich mich schon seit dem Michaelerplatz. Ja, wo haben Sie denn so lang gesteckt, Herr Seit Fuchs, einer ja? Ewigkeit bin ich hinter dem zweiten Hauptmann aus dem Luftfahrtministerium her. Wissen Sie, diesen Herrn Kühn, von dem mir der arme Herr Sander erzählt hat, mit Suchdienst von einer reichsdeutschen Illustrierten arbeite ich schon. Aber was wird dabei herauskommen? Nix. Herr Fuchs! Herein! Krieg! Sie ist wieder Krieg! Oh mein Gott! Was? Geht schon wieder los? Ja, nicht bei uns in Korea! Na, habt's auch weit weg! Trotzdem werden wir es natürlich zu spüren bekommen! Was Sie meinen mit Bomben? Sie müssen sich sofort einen kleinen Vorrat anlegen. Ein paar Kartoffel, Reis, Zucker, Fett. Na, so eine Gemeinheit. Jetzt vor dem Ersten, wo unser einer kein Geld mehr hat. Na, diesmal sind wir draußen. Das ist endlich einmal ein Krieg, an dem wir nicht schuld sind. Ihr lacht! Es ist Krieg und ihr lacht! Und redet von Zucker und Fett! Und ihr seid normal und ich bin verrückt. Telegramm für dich, musst du unterschreiben. Telegramm? Na geh her, Zetterli, verriss dich nicht. Ich hab so ein schlechtes Gewissen seit damals, seit ich geglaubt hab, du bist der Spitzel und spielst nur den Verrückten. Ja, ich hab ihm auch nur gespielt. Ja, natürlich, freilich, so meine ich's auch. Na, servus. Servus. Hab ich die Ehre. Warte, was ist? Na, Moment, warte mal. Erfahre soeben, dass sie mich suchen, stopp. Erwarte sie umgehend zur Besprechung, stopp. Flugkarte liegt für Sie bereit im Stadtbüro der Air France. Stopp. Rücktraten Sie Ankunft Düsseldorf. Stopp. Werner Kühn, Zezilienallee 541. Ein Flugkarten schickt er mir. Auf meine alten Tag wäre ich noch fliehen. Ha? Jetzt seid ihr aber Start, was? Jetzt werdet ihr was erleben. Düsseldorf, 27. Juni 1950. Sieht man das Kabel? Nein. Natürlich sieht man's. Vielleicht sieht man's nicht. Also ich muss mich zusammennehmen. Er kann gleich hier sein. Vor einer Stunde ist die Maschine gelandet. Aber das Mikrofon sieht man. Man sieht das Mikrofon ebenso wenig wie das Kabel. Wo ist das Tonbandgerät? Nebenan im Schlafzimmer, wo du es hingestellt hast. Du weißt, was du zu tun hast. Ich weiß, was ich zu tun habe. Also, sobald du das Zimmer betrittst, schaltest du ein. Ich brauche alles. Das ganze Gespräch. Das Tonband ist meine letzte Hoffnung. Da hat man nun jahrelang geschuftet. Die Fabrik, das Haus, 300 Leuten gab man Arbeit, Vollbeschäftigung, Tag- und Nachtschicht, seit es da unten in Korea losgegangen ist. Und da taucht so ein verfluchter Hund auf. Er wird kein Geld von dir nehmen, er kann kein Geld von dir nehmen. Also hör auf damit! Wie soll da einer die Nerven behalten, wenn es immer wieder heißt, er nimmt kein Geld von dir? So, entschuldige. Ich werde das Gespräch äußerst geschickt führen. Ihm die Sätze in den Mund legen. Warum hast du ihm nur gleich das Telegramm geschickt? Hätte ich vielleicht warten sollen, bis die Redaktion dieser Illustrierten ihn herruft und fragt, was wollen Sie eigentlich von diesem Kühn, Herr Fuchs? Und wenn er, verzeih, aber es geht ja auch um meine Zukunft. Und wenn er doch kein Geld nimmt? Na, dann muss ich weg! Ich lasse mich nicht einsperren. Ich habe jede Möglichkeit einkalkuliert. Bist du auch sicher, dass der Name stimmt? Fuchs. Ich habe dem Kerl doch damals in Berlin sein Soldbuch abgenommen. Natürlich stimmt es. Eberhard Fuchs stand darauf. Ich sehe es noch vor mir. Und aus Wien. Sagte noch, bevor ich ihn erschoss. Mich erschießen Sie jetzt, aber Sie können uns nicht alle erschießen, Herr Leutnant. Ein paar werden übrig bleiben. Einer genügt. Er wird meinen Vater suchen und ihm alles erzählen. Und mein Vater wird Sie finden, Herr Leutnant. So, ja. Fuchs. Eberhard Fuchs. Natürlich. Was ist denn? Und zu denken, dass ich es ohne diesen Briefträger nie erfahren hätte. Nun mach nicht auch noch Theater. Ich muss mich damit abfinden, dass ich mit einem Mann verheiratet bin, der einen Kameraden erschossen hat. Es war Krieg. Wir haben zwei Kinder. Ach, die wissen nichts davon. Aber ich weiß es jetzt. Also du bist meiner Frau, großer Gott, Grete. Ich war Offizier. Er war ein Deserteur und ich habe nur meine Pflicht getan. Er war ein Mensch. Ach, du weißt nicht, wie das damals zuging in Berlin. Du warst schon im Westen, die russischen Panzer da am Stadtrand. Da bekomme ich den Befehl, raus nach Moabit mit 20 Mann. Und da sagt dieses Schwein, er macht nicht mehr mit. Bitte? Ich habe nur meinen Befehl ausgeführt. Dieser Eberhard Fuchs hat sich geweigert zu schießen? Er ist ja dann auch selbst erschossen worden. Ja, von dir. Tja, hätte ich mich vielleicht von ihm erschießen lassen sollen? Also die Sache hat mich jahrelang verfolgt. Jetzt, nachdem ich anfing, das Ganze zu vergessen, da taucht der Vater auf. Warum er dich nicht gleich angezeigt hat? Also das sag ich doch! Du wirst sehen, er nimmt Geld. Warum ist er nicht zur Polizei gelaufen? Da ist eine reelle Chance. Ich muss es nur geschickt anfangen. Ich glaube, da kommt er. Also geh ins Schlafzimmer, sofort einschalten. Ein Herr Fuchs, gnädiger Herr. Ich lasse bitten. Verzeihen Sie bitte. Sie haben mich gesucht, Herr Fuchs. Warum? Sie waren im Krieg Leutnant in Berlin. Eine Zeit lang im Luftfahrtministerium. Eine Zeit lang? Ja. Dann sind Sie es. Was wollen Sie von mir? Sie müssen mir helfen. Helfen? Ich Ihnen? Ich habe im Krieg einen Brief an den Göring geschrieben. Der ist bei Ihnen gelandet. Bei Ihnen und dem Herrn Leutnant Sander. Erinnern Sie sich noch an den? Ja, gewiss. Was aus dem wohl geworden ist? Ich habe ihn besucht, er lebt in Berlin. Nee. Damals hat ihn der Göring doch nach Wien heruntergeschickt, meinetwegen. Der Göring? Ja, jetzt brauche ich nur noch Ihre Aussage, Herr Kühn, dass Sie sich an meinen Fall erinnern. Damit ich wieder für normal erklärt werde. Ich habe nämlich noch immer den Jagdschein. Ich verstehe ja. Sie erinnern sich nicht an meinen Fall? Es tut mir furchtbar leid, nein. Aber Sie haben mir doch sofort die Flugkarte geschickt. Warum denn? Ja, mein Gott, die Leute von der Illustrierten machten es so dringend. Ich wollte Ihnen helfen. Wir hätten aber besser zuerst korrespondiert. Ja, das war dumm. Ich hätte einen Brief schreiben müssen. Aber wenn Sie mit dem Herrn Sander sprechen möchten, ob es Ihnen vielleicht dann einfällt? Also ich überlege angestrengt, wann war das alles? 44 im März. Im April wurde ich versetzt. Vielleicht bringt Sander da etwas durcheinander. Es gab da so viele Offiziere, müssen Sie wissen. Er sagt, Sie sind's gewesen. Mit Ihnen hätte alles angefangen. Warum hat Ihnen dann Sander nicht geholfen? Dem seine Aussage hätte keinen Wert mehr. Sie haben ihn entmündigen müssen. Schnaps, was? Ja. Das habe ich immer befürchtet. Tja, wenn es so mit ihm steht, möchte ich fast sagen, er bringt da wirklich etwas durcheinander. Ja, dann bitte ich um Verzeihung. Na, aber bleiben Sie doch noch. Seien Sie mal nicht böse, Herr Kühn. Ich krieg doch keine Luft. Na, dann nehmen Sie das da als kleinen Trost. Sie werden ein bisschen Geld schon gebrauchen können, nicht? Vergelt's Gott, Herr Kühn. Na ja, mach nichts. Sie sind ein guter Mensch. Es war der falsche Mann. Er hatte überhaupt nichts mit meinem Eberhard Fuchs zu tun. Ach, Fuchs ist ein häufiger Name. Also, dass ich daran nicht gedacht habe. Das Leben ist fantastisch. Er hat einen Brief an Göring geschrieben. Ja. Kannst du dich daran wirklich nicht erinnern? doch, natürlich. Also davon sprach, fiel es mir sofort wieder ein. Also seinetwegen hatte ich doch damals den Krach mit dem Sander, diesem verrückten Hund. Ja, ich erinnere mich. Soll ich das vielleicht heute den Behörden erzählen? Ich bin doch nicht wahnsinnig. Diese Schweine warten doch nur auf sowas. Dann rühren Sie das alles wieder auf und die Moabit-Geschichte kommt doch noch raus. Verflucht, das muss doch mal vergessen werden. Man kann doch nicht immer so weitergehen. Grete! Also, dass man sich sowas bieten lassen muss, als ob man ein Verbrecher wäre. Wien, 14. November 1956. Wieder nicht da. Über das Radio. Wieder vergessen abzudrehen. Wenn ihm nur nichts passiert ist auf der Straße, er sieht doch so schlecht. Ein Elend, dass auch noch die Wenzel hat sterben müssen. Rosi. Ja? Ich muss es dir sagen und wir müssen es ihm sagen. Was denn? Sie haben mich gestern aufs Konsulat gerufen. Na und? Unser Gesuch ist abgelehnt worden, endgültig. Wir dürfen ihn nicht mit nach Amerika nehmen. Mit seinem Schein bekommt er niemals ein Visum. Es tut Ihnen leid, aber Sie können einfach keine Ausnahme machen. Barmherziger Himmel. Und ein Altersheim nimmt ihn auch nicht. Ja, aber dein Vertrag, die Raketenstation drüben, ich kann ihn nicht allein lassen. Flieg du voraus, ich komm nach. Du glaubst doch nicht, dass ich dich hier zurücklasse mit dem Baby, jetzt, wo es in Ungarn losgegangen ist und am Suezkanal. Ja, aber der Vater! Er hat mir das Leben gerettet, er ist der beste Mensch von der Welt. Es ist furchtbar, dass ich das sag, aber wir müssen jetzt an unsere Familie denken. Paul! Ich sag ja, es ist furchtbar. Hui, Teufel, ist das ein Wetter heute draußen. Servus, Rosilein, servus, Paul. Wo warst du denn nur wieder? Wir haben solche Angst gehabt. Ja, es ist wahr, ich hätte euch einen Zettel hinlegen müssen. Mach nicht so ein Gesicht, Paul, geh lieber runter und hol einen Wein. Ja, wir müssen feiern. Feiern? Was denn? Meinen Sieg! Jetzt ist es endlich soweit. Vater? Ja, Rosalie, ja, ich bin wieder normal. Ich hab keinen Jagdschein mehr. Wieso nicht? Ich meine, was ist denn geschehen? Ich hab einen Prozess geführt. Hinter unserem Rücken? Ja. Und gewonnen? Nein. Was, du hast einen Prozess verloren? Gott sei Dank, ja. In meiner großen Not, da habe ich mich eines Tages doch zu dem Herrn Rechtsanwalt hingewagt. Und er hat mir einen wunderbaren Rat gegeben, der Herr Dr. Schwarz. Ist eine Seele von einem Menschen, sage ich. Was für einen Rat denn? Ja, dass ich den Herrn Postvorstand ordentlich verdreschen soll. Jesus Maria, aber warum denn? Herr Fuchs, hat der Rechtsanwalt zu mir gesagt, so einen Jagdschein, den wird man schwer wieder los. Sehr schwer. Da kann ich Ihnen nur eines empfehlen. Begehen Sie eine strafbare Handlung. Das ist ja entsetzlich. Haben Sie zum Beispiel einen Feind, hat er mich gefragt? Ich habe zwei Feinde, habe ich gesagt, den Dr. Lerch und den Herrn Vorstand. Nehmen wir also an, sagt der Rechtsanwalt zu mir, Sie hauen einen von den beiden Herren eine herunter. Das hat ein Anwalt dir geraten? Ja, eine wird vielleicht gar nicht ausreichen, hat er gemeint. Aber wenn Sie ihn methodisch urfeigen, sagen wir eine ganze Woche lang, dann kann er sich das unmöglich gefallen lassen und er wird eine Anzeige erstatten gegen Sie. Das müssen Sie unter allen Umständen erreichen. Ich hab also den Herrn Amtsvorstand aufgelauert im Amt, ihn beschimpft, ihn in den Hintern getreten mit aller Kraft. Der Vater, warum denn, warum? Na, damit ich vor ein Gericht komme. Dem Richter hätte ich erklärt, dass er mir nichts tun kann, weil ich einen Jagdschein aus dem Jahre 44 hab. Darauf hätte der Richter gesagt, 44 ist mir egal, es muss festgestellt werden, ob sie zur Zeit der Tat zurechnungsfähig waren. Und er hätte mich neuerlich untersuchen lassen. Versteht ihr jetzt, was für ein unerhört kluger Mensch der Herr Rechtsanwalt Schwarz ist? Leider hat mich der Herr Vorstand nicht angezeigt, sondern nur rausgeschmissen. Oh Gott. Eine Woche später habe ich ihn mit Tinten angeschüttelt, im ganzen Anzug. Dann 3 Monate später hat mich der Zötterl gewarnt. Am Freitagvormittag ist ein Ministerialrat bei uns, hat er gesagt, zur Inspektion, lass dich ja nicht blicken. Da habe ich gewusst, der Augenblick meines Triumphes ist gekommen. Der Ministerialrat, der war schon da, als ich angefangen habe, die Schalter zu demolieren. Er hat nach der Funkstreife telefoniert. 4 Herren haben sich auf mich gestürzt. Es war ein Kampfverhältnis, das ihnen Selbstvertrauen gegeben hat. Es war an dem Tag, wo ich dir erzählt habe, Rosele, dass ich auf dem Glatteis ausgerutscht bin. Ich muss mich setzen, mir ist ganz schlecht. Wieso ist denn davon nichts in der Zeitung gestanden? Da habe ich auch zuerst Angst gehabt. Es war den Herrn peinlich. Und so haben sie es vertuscht. Wie lange ist denn das her? Über 2 Jahre. Ja, ja, sowas dauert lang. Och, waren das vielleicht Aufregungen für mich. Aber eisern habe ich ausgehalten, standgehalten. Seht ihr es, ich habe mich mit einer Behörde angelegt. Das war meine Rettung, denn die Behörden, die halten alle zusammen. Und so bin ich dann noch einmal psychiatriert worden. Wann denn? Na, als ihr gerade im Urlaub wart, damals vor 5 Monaten. Ich war zur Zeit der Tat absolut zurechnungsfähig. Absolut! Könnt ihr euch das vorstellen, was für eine Seligkeit mich erfüllt hat, wie ich daraufhin verurteilt worden bin, im Handumdrehen. Geweint habe ich wie ein Kind. Und die haben geglaubt, das ist Reue. Und das Urteil? 3 Monate und die Kosten des Verfahrens. 3 Monate mit Bewährungsfrist? Aber woher denn? Ohne natürlich. Was? Du gehst ins Gefängnis? Mit Vergnügen ist das vielleicht kein gutes Ende. Ihr beide fliegt zuerst voraus, ne? Und ich komm danach. Du kannst deine Raketen bauen für den Frieden und dein Baby kommt schon drüben auf die Welt. Du weißt? Ja, ihr Jungen denkt immer, wir Alten sind alle Idioten. Glaubst du, das ist mir nicht aufgefallen? Oh, Vati. Seht ihr, der liebe Gott lässt seine Leute schon nicht verkommen. Sie wäre bei mir am Telefon verlangt, Herr Fuchs, von einem gewissen Dr. Schwarz. Was, Dr. Schwarz? Ja, das ist mein Anwalt. Ich bin gleich wieder da. Ja. Verzeih mir, was ich vorhin gesagt habe, Rosi. Ich hab's ja nicht so gemeint. Ach, Paul. Vater? Was ist denn? Der Dr. Schwarz, der will mit einem von euch reden. Er wart am Apparat. Aber warum denn? Ja, ich hab zuletzt doch einen Fehler gemacht. Ich hab ihm nie erzählt, dass ich mit euch nach Amerika will. Und er hat es eben jetzt erfahren. Er ist entsetzt. Entsetzt? Ja, denn das geht natürlich nicht. Er hat gedacht, ich will nur wieder normal sein. Aber Amerika, ich bin doch jetzt vorbestraft. Und mit einer Vorstrafe lassen sie mich nicht rein. Ungeheuerlich. Ja, siehst du, Roselein, ich hab ihn dem Gott überlisten wollen. Ich hab geglaubt, man kann seinen Nutzen vom Bösen haben und dann so tun, als hätte es ein Gestern nie gegeben. Ich habe mich erretten können mit meinem Schulfreund. Viele haben verrecken müssen. In Russland und anderswo. Anständige Leute, brave Leute. Als kleiner Bub, da habe ich in einem Märchenbuch gelesen, wer mit dem Teufel essen will, der muss einen langen Löffel haben. Aber das stimmt nicht. Einen so langen Löffel gibt es überhaupt nicht.